wives and children. Die Geschichte der Flaming Lips ist eigentlich die des etwas verrückten Gitarristen und Sängers Wayne Coyne, der um sich herum eine Parallelwelt erschuf. Ein buntes, elektronisches Hippie-Universum mit Tierkostümen, Konfettikanonen und Laserstrahlen. Die Brüder Mark und Wayne Coyne wollten ursprünglich ihre Idole, etwa Led Zeppelin oder The Who, nachspielen, waren aber einfach zu schlechte Instrumentalisten dazu, sodass sie sich dann doch eher an vom Punk beeinflussten Bands orientierten. Nach ihrer ersten EP aus dem Jahr 1985 stieg der Sänger Mark Coyne aus und sein Bruder Wayne übernahm dessen Rolle. Erstmals von einem breiteren Publikum wahrgenommen wurden die Flaming Lips 1993, als ihr Song She Don't Use Jelly zu einem kleinen Überraschungshit wurde und bis in die amerikanischen Top 40 kletterte. Irgendwo zwischen College Rock, Grunge und Independent Rock angesiedelt, hören wir nun den Song She Don't Use Jelly. We'll be right back. color of her hair, but she don't use nothing that you buy at the store. She likes her hair to be real orange. She's tangerines. Tangerines. Tangerines. Turn it on. Klangstudien anno 1992. Turn It On von den Flaming Lips aus dem Album Transmissions from the Satellite Heart. Das musikalische Umfeld der frühen Flaming Lips setzte sich aus Mangel an Alternativen aus der Underground- und Punk-Szene Oklahomas zusammen. Mit ihren langen Haaren und ihrer Musik wurden sie allerdings nur schwerlich von den anderen Musikern akzeptiert. Zwar gehörten sie bald einer Gruppe von Bands an, die in Eigenregie kleine Festivals organisierte, während jedoch die anderen Bands kurze, schnelle, aggressive Anti-Reagan-Songs auf verstimmten Gitarren spielten, präsentierten die Flaming Lips langsame, lange, optimistische Drogenlieder auf verstimmten Gitarren. Aus dieser Zeit hören wir den Titel With You von ihrer ersten LP aus dem Jahr 1986. Feel weird when I talk with you. I feel weird when I'm standing here. I feel strange when you're standing near. I feel strange. All that I know is my mind is blown when I'm with you. When I'm with you. When I'm with you. When I'm with you. When I'm with you. When I'm with you. When Zu einem ganz besonderen Erlebnis sind im Laufe der Zeit die Konzerte der Flaming Lips geworden. Hatten sie in den späten 80er Jahren noch die komplette Bühne in Brand gesetzt, Feuerwerkskörper ins Publikum geworfen oder den ganzen Saal mit der Nebelmaschine in ein Blindenhaus verwandelt, ähnelten sie bald einem gut organisierten Kindergeburtstag. So verteilen die Flaming Lips Unmengen an großen bunten Luftballons, schießen mit Konfettikanonen, tragen rosafarbene Hasenkostüme und animieren das Publikum zum Tanzen auf der Bühne, während Wayne Coyne in einem riesigen, transparenten Gummiball singend über das Publikum hinwegrollt. Dazu gibt es Videoprojektionen und gigantische Discokugeln. Und natürlich die Musik der Flaming Lips. Das Album Clouds Taste Metallic aus dem Jahr 1995, aus dem gerade ein Titel zu hören war, war das letzte, das die Band als eine gitarrendominierte Alternative-Rock-Band präsentierte und so deutlich Einflüsse von Bands wie Sonic Youth oder My Bloody Valentine widerspiegelte. Der nächste Schritt ging in eine ganz neue Richtung. 1997 erschien eine Box, bestehend aus 4 identischen CDs mit elektronisch verfremdeten Klängen und Geräuschen, die über 4 HiFi-Anlagen gleichzeitig gehört werden sollen. Weitere 2 Jahre später erschien dann ihr vorläufiges Meisterwerk, The Soft Bulletin, das die verschiedensten musikalischen Einflüsse homogen zu einem neuen Klangerlebnis verschmolz. Neben Harmoniegesängen und orchestralen Klängen rückten Synthesizer, Drumcomputer und Soundeffekte in den Vordergrund. Und Wayne Coyne versuchte, etwas sauberer als sonst zu singen. Alles vorbildlich produziert von ihrem Haus- und Hofproduzenten Dave Friedman. Aus dieser LP aus dem Jahr 1999, seitdem die Flaming Lips nach diversen Umbesetzungen als Trio musizieren, folgt nun das Stück A Spark That Bled und danach hören Sie den Titel A Spoonful Weighs a Ton. I act Die Flaming Lips mit zwei Stücken aus ihrem Album The Soft Bulletin, das von sehr vielen Musikmagazinen und Kritikern als das beste Album des Jahres 1999 bezeichnet wurde. Die Times nannte die Flaming Lips nach Erscheinen dieses Albums sogar eine der besten Bands des Planeten. Die Texte behandeln nun weniger Nonsens-Themen und viele Songs klingen etwas melancholischer als noch in den frühen 90er Jahren. Handeln sie nun von solch existenziellen Fragen nach Leben und Tod, Liebe und menschlichen Verfehlungen. Im Jahr 2002 erschien ein Song der Flaming Lips, der einem streckenweise bekannt vorkommen könnte. Inzwischen hat man sich aber mit den Anwälten von Cat Stevens geeinigt. Man teilt sich die Tantiemen. Sie werden gleich hören, warum. Wayne Coyne hat einfach zu viel von Cat Stevens Vater- und Sohnemann-Lied übernommen. Fight Test heißt dieser Song. We'll be right back. if it's not now, then tell me when would be the time she would stand up and be a man. Folks to lose I could accept, but to surrender I just wept and regretted this moment. Yeah. Roboter, die anfangen, Gefühle zu entwickeln. Ähnlich plastisch wie The Soft Bulletin aufgenommen, sorgen die elektronischen Elemente auf dieser nächsten LP mit dem Titel Yoshimi Battles the Pink Robots jedoch weniger für einen Klangteppich als für mehr oder weniger sparsam eingesetzte einzelne Soundeffekte. Die Produktion wirkt dadurch nicht so dicht und einzelne Instrumente treten umso deutlicher in Erscheinung. Produzent war wieder einmal Dave Friedman, der seit 1984 Bassist und Produzent bei der Band Mercury Rev, einer gut befreundeten Band der Flaming Lips, ist. Sie wird öfters mal als Schwesterband von ihnen bezeichnet, da sie eine ähnlich freie musikalische Kreativität entwickelt hat. Und einer ihrer Gitarristen spielte Anfang der 90er Jahre für einige Zeit auch bei den Flaming Lips mit. Hören wir nun also einen Song der Band Mercury Rev, und zwar den Titel Night and Fog aus ihrem Album All is Dream aus dem Jahr 2001. If God moves across the water, then the girl moves in other ways, and I'm losing sight of either. Night and fog are my days. I wanted only to be gentle, but I gave her jealousy and rage. Who knows exactly what I'm after? Night and fog are my days. Why? But I can see she wants me in other ways. In the dark, I've driven her to madness. Night and fog are my days. I hope you see your ship come in. May it find you and never lose its way. But I would make a poor captain. Fog on my day. Vampires want darkness. Monsters want souls. Spiders want corners. But you. But you. Das war noch einmal ein Stück aus der LP The Soft Bulletin der Flaming Lips. Buggin hieß es. Nun kommt eines der ganz wenigen Stücke, die ohne großartige Überraschungen vorüberplätschern. Das harmlos schöne Going On. Und danach folgen hier im Deutschlandfunk die 2 Uhr Nachrichten, bevor es dann mit der zweiten Stunde Soundcheck und den Flaming Lips weitergeht.